2b. Jetzt sind Sie dran. Versuchen Sie, den Inhalt des Films zu erzählen. Orientieren Sie sich dabei an den vorgegebenen Sätzen und ergänzen Sie die Lücken. Hören Sie nach jedem Satz zur Kontrolle. 1. Die Hauptrolle spielt eine junge Frau, die erfolgreich in ihrem Beruf ist, aber im Privatleben ständig Pech hat. 2. Nachdem Nicole von einem Mann verlassen wurde, wird sie depressiv und beginnt unendlich viel zu essen. 3. Jeden Abend bestellt sie ihr Essen in einem indischen Restaurant, meistens Curryhuhn, das von einem netten jungen Inder geliefert wird. 4. Salim, der Inder, versteht, dass Nicole ein Problem hat, aber er hat nicht den Mut, sie zu fragen. 5. An einem Abend öffnet sie ihm weinend die Tür und er möchte sie nicht alleine lassen. 6. Da fragt er sie, ob sie nicht ihr Curryhuhn mit ihm zusammen im Park vor dem Haus essen möchte. 7. Die beiden verlieben sich und Nicole geht bald jeden Tag joggen im Park, um wieder abzunehmen. 8. Salim hat auch einige Schwierigkeiten, weil er eigentlich Computerfachmann ist, aber noch keine Stelle gefunden hat. 9. Dabei kann Nicole ihm helfen, denn sie hat eine gute Stelle in einer IT-Firma. 10. Dann wird Salims Mutter krank und er muss zurück nach Indien. 11. Nicole ist bald überzeugt, dass der wirkliche Grund für Salims Reise nach Indien eine arrangierte Hochzeit ist.